lach ich ihm aus und sag diskret, nur ja nichts wichtig mehr, weil's allen anderen grad so geht. Herz, Schmerz, und dies und das, ach, das ist uralt. Kuss, Schluss, und sonst noch was, das kennt mancher bald. Volksmusik und volkstümliche Schlager den ganzen Tag. Radio Heimatmelodie.